Was mich betrifft, so hege ich starken Verdacht, es mögen so verderbliche Wirkungen wohl von anderer Seite ausgehen, als nur von einigen geheimen Fehlern, die in der Regierung begangen werden. Dass nämlich der Ursprung aller Bitternisse, die wir erfahren, daher stammt, dass bei den ersten Entwürfen und Plänen zu unserer Regierung manche Unregelmäßigkeit und Unordnung mit unterlaufen ist, woraus sich nun so üble Folgen ergeben. Ist es nicht ein Fehler, dass die Regierung auf Kritik und Tadel gegründet ist, eine Galle, die sich durch den ganzen Körper verbreitet, die ihn ganz blass werden und vor Angst erzittern lässt? So dass niemand seinem Mitbruder trauen kann, aus Furcht ausgeforscht und angezeigt zu werden, damit jener auf Kosten anderer die Gunst der Vorgesetzten und besonders des Ordensgenerals erwerbe. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass unsere Regierung durchaus nicht wohl geregelt ist, gewinnt man aus den häufigen Unruhen und Wirren, die sich in der Gesellschaft gezeigt und die Anlass gegeben haben zu schweren und langen Verdrießlichkeiten. Große Schwierigkeiten ergeben sich, weil die Kinder unserer spanischen Nation keine Neigungen zu diesen Studien haben, besonders aber, weil bei unserem gewöhnlichen Mangel an guten Lehrern diejenigen, welche nichts wissen und nichts wissen wollen, 2 oder 3 Jahre hindurch Tag für Tag dasselbe lesen, was die Eigentümlichkeit der Unwissenden ist, und ihren Zuhörern Ungeeignetes und Barbarismen beibringen, die sie nachher nicht wieder vergessen können, so wenig wie das Übrige, das in diesem zarten Alter ihnen eingeprägt wird. Es ist zweifellos, dass man heute in Spanien weniger Latein versteht als vor 50 Jahren. Ich glaube und halte es für ausgemacht, eine der Hauptursachen dieses Übels liegt in dem Umstand, dass die Gesellschaft sich mit der Ausübung dieser Studien befasst hat. Sodass, wenn die Welt das Schädliche, das daraus entspringt, einsähe, ich nicht daran zweifle, dass durch allgemeine Verfügung unsere Schulen aufgehoben würden, wie man denn bereits früher manchen Versuch dazu gemacht hat. Man kann, was die Koadjutoren angeht, nicht schließen, ohne zugleich von den Gütern und Einkünften der Kollegien zu handeln, worin ein neues Übel liegt, welches eine große Unordnung in unserer Regierung enthüllt, die man erkennt, wenn man in Erwägung zieht, dass unsere Passiva sehr hoch und dermaßen angewachsen sind, dass sie in dieser Provinz Toledo allein 150.000 Dukaten übersteigen. Die Regierung durch die Oberen ist unumschränkt und unabhängig, wenigstens von den Untergebenen. Jeder tritt mit seinem, von dem der anderen abweichenden Plan heran, der eine pflanzt, der andere reißt es heraus, einer lässt Hausgerätschaften anfertigen, der nächste stellt sie beiseite, und so werden große Summen Geldes verbraucht. Der fünfte Grund ist, dass an Reisegeld und Briefporto mehr, als man sich vorstellen kann, verbraucht wird. In Ausgaben geht eine so große Menge Geldes auf, dass ein Provinzial vor einigen Monaten auf einer Provinzialkongregation gesagt hat, er habe die Ausgaben für seine Provinz in nur einem Jahre zusammengestellt und sie hätten sich auf mehr als 3.000 Dukaten belaufen, was unglaublich erscheint, da bei dieser Rechnung allein die Ausgaben, wie für Briefporto und Prozesse, sich in der ganzen Gesellschaft jedes Jahr auf mehr als 50.000 Dukaten belaufen würden. Im Kollegium zu Alcalá versicherte mir einer dieser Laienbrüder, dass für die Fabrik, die sie eingerichtet haben, 6 weltliche Koadjutoren allein bei der Verwaltung der Einkünfte beschäftigt seien, was ein großer Übelstand ist. Wenn nun einige urteilen, es wäre gut, die Gesellschaft ließe es sich angelegen sein, Korn zu säen, Weinstöcke zu pflanzen, Schaf- und Rinderherden zu halten und aufzufüttern, so bin ich der Ansicht, wie vornehme Leute, die sich nicht zu placken brauchen, um ein Gegengewicht zu haben, sich auf die Quälereien der Alchemie und Astrologie werfen oder sich der Erfindung von Maschinen und Werkzeugen widmen, tun genau dasselbe auch die, welche aus Mangel an Geist, Religion und Demut, womit sie Interesse für unseren Orden bekunden und ihm reichlich dienen würden, sich dahinein verlieren, überspannte Mittel ausfindig zu machen. Wenn in manchen Punkten die Meinungen auseinandergehen, so geschieht es hauptsächlich bei den Faktoreien. Abgesehen davon, dass man mit Bezug darauf das Dekret der 5. Kongregation für genügend erachtet hat, wodurch den unsrigen diese Faktoreien durchaus untersagt werden, herrscht auch kein Zweifel, dass sie von 3 Übeln begleitet sind, die man nicht entschuldigen kann. Das erste ist die Gefahr, wohinein die rennen, welche sie verwalten, wegen der Gespräche und des Umgangs mit Frauen und weil sie zu allen möglichen Menschen gehen, die wenig zurückhaltend oder gar liederlich sind, wobei man hauptsächlich beobachtet, wie große und schwere Verirrungen, obwohl sie einige Zeit verborgen bleiben, dennoch am Ende aufgedeckt werden und an den Tag kommen. Das zweite ist, dass dazu viele Menschen angestellt sind, die sich in den Räumen aufhalten, wo die Scholastiker essen, ebenso andere, welche angestrengt arbeiten. Das dritte ist, dass unter so vielen Verwaltungen von Herden, Kleinvieh, Mauleseln und Rindern der Geist der Unsrigen wenig demütig und geistlich wird. Denn das Innere hält gewöhnlich gleichen Schritt mit dem Äußeren. Und die Fremden, die solche Ökonomie sehen, müssen natürlich glauben, es lebe das Ganze im Überfluss. Was so wahr ist, dass das Haus von Villarayo allein dies ganze Königreich mit der Meinung erfüllt hat, wir besäßen große Güter. Und um diese Meinung aufzuheben und völlig auszutilgen, genügt es nicht zu sagen, dies Haus befinde sich in äußerster Dürftigkeit, da ja die große Menge der Rinder und Maulesel die zahlreichen Herden an Groß- und Kleinvieh Zeugen des Gegenteiles sind. Wäre es auch nicht so augenfällig, dass die Meiereien keine großen Einkünfte erzielen, so scheint es bei so vielen auseinandergehenden Anschauungen doch geratener, dass unsere Brüder sich dem nähern mögen, was der Einrichtung der Gesellschaft gemäß ist, das heißt der Demut, Bescheidenheit und inneren Ruhe, Tugenden also, die unseren Obliegenheiten notwendig sind und keinen Schaden unterliegen. Ich sage also, dass Ursprung und Wurzel aller bereits aufgeführten Verirrungen und Widerwärtigkeiten in unserer Regierung meiner Meinung nach nichts anderes ist als jene nicht recht gemäßigte Alleinherrschaft. Denn obwohl die Gesetze, die wir haben, an Zahl außerordentlich sind, bedient sich ihrer der Pater General nicht und richtet sich nach keinem, ob er nun Ämter und Würden austeilt, Kollegien einrichtet oder vieles andere tut.